Hallo, herzlich willkommen zum Uncast Episode 570, die versprochene Welt. Ja, es war die Woche bei mir, das habt ihr vielleicht schon in der Rios Wochensicht gehört, relativ ruhig, was das Smartphone betrifft, denn die PS5 kam, ja, und dann war es das dann auch, ne, mit der Woche. Ja, also schon heftig. Aber ich habe auch erschreckenderweise dann auf den News-Kanälen mal wieder nichts gefunden. Ja. Und ich habe aber eine schöne Zuschrift bekommen, die werde ich am Ende vom News-Blog ganz genau und ausgiebig nochmal besprechen. Und das ist aber gerade jetzt wieder so ein Spiegel von dem, was auch dort kritisiert wird. Ja, zu Recht natürlich, aber es ist nicht zu ändern. Ja, das sehe ich hier jede Woche, wenn ich in die News gucke. Das sind nur eine Handvoll Themen, die mich überhaupt interessieren. Und ehrlich gesagt, das sind auch nur eine Handvoll von Themen, die überhaupt irgendwie eine interessante Perspektive oder Neuigkeiten tatsächlich auftun, weil es passiert momentan gar nichts. Ja, es ist zum Heulen. Der Lichtblick Android 12, da ist er zumindest mal dabei. Ja, das Aufregendste, was Google in den letzten 3 Jahren vorgestellt hat, ist hier diese Ankündigung von dem neuen Design von Google Android 12. Ja. Und das ist schon ziemlich traurig, muss ich sagen, insgesamt. Ja. Und geradezu ein Paradebeispiel dafür ist Google Stadia. Ja. Google Stadia sollte der absolute Hammer sein und ich war auch da ziemlich, ja, aufgeregt und der Hype war massiv und dann war klar, ich kann das eh nicht nutzen, ja, ich müsste mir dann noch dies und das und jenes kaufen, obwohl ich alles von Google habe oder hatte damals, die Zeiten sind ja schon vorbei, ne, aber als das erschien, alles war von Google bei mir, ja, und trotzdem konnte ich damit nichts anfangen, ohne dass ich nochmal zusätzlich investieren musste, obwohl man ja bei der Vorstellung versprochen hatte, das Teil wird überall funktionieren, auf dem PC, auf dem Chromecast, auf dem Smartphone, überall. Und was war die Realität dann? Es ging nur auf dem Pixel-Gerät, auf dem Pixel-Smartphone, ja. Chromecast muss man eine spezielle Version holen und man braucht auch noch den Controller dazu. Und auf dem PC, ich weiß nicht, das habe ich komplett aus dem Auge verloren, da ging erstmal gar nichts. Ja, das ist eine Katastrophe, muss man ganz ehrlich sagen. Und wie schlimm das ist, das hat diese Meldung diese Woche wieder mal gezeigt, denn die Meldung war, Google Stadia wird jetzt bald auf neuen Chromecasts laufen und auf dem Nvidia Shield. Nach wie vielen Jahren? Was? Das kann doch nicht sein. Das gibt's doch nicht, sowas. Und ich finde, das ist schon wieder mal bezeichnend. Immerhin, ja, es geht jetzt ab dem 23. Juni soll Google Stadia eben auch auf dem Chromecast mit Google TV laufen, ja, und außerdem soll auch einige Android-TV-Geräte damit funktionieren. Das wird aber nochmal separat bekannt gegeben. Der Chromecast mit Google TV gab es im vergangenen September. Dass darauf dann Stadia nicht lief, ist für mich eine unglaubliche Sache. Das kann ich gar nicht verstehen, ja, wie man so etwas machen kann. Damit macht man sich doch selbst alles kaputt. Jedes Vertrauen macht man sich doch da kaputt. Ja. Und genau so war es auch. Also Google Stadia ist eigentlich nichts mehr, was im Moment auf dem, sagen wir mal, Mainstream-Spielemarkt irgendeine Rolle spielt. Ja, und das ist eigentlich genau das, was Google ja wollte. Und wir wissen, was passiert, wenn etwas nicht im Mainstream ankommt, was Google vorhat, das wird eingestellt. Und so wurden halt auch schon groß Ängste laut, dass das passiert. Daran ändert es jetzt nichts, dass das jetzt hier so funktionieren soll. Das, was eigentlich von Anfang an versprochen wurde, dass das jetzt hier funktioniert. Ja. Und das Nvidia Shield, das soll eben auch dazukommen. Ja, durch eine Chromecast-App, die da drauf installiert werden soll, und somit haben auch diese Besitzer jetzt die Möglichkeit, dann hier dieses Google Stadia zu benutzen, wenn sie es denn noch wollen. Ja, also, naja, ich bin ehrlich gesagt ziemlich geknickt deswegen, aber ich habe mich damit auch abgefunden, dass das nichts für mich ist, weil ich mittlerweile eben auch schon die meisten Google-Geräte und Google-Services ersetzt habe durch andere, unter anderem auch durch Amazon, und hier wäre unter Umständen sogar dieser Amazon Gaming Service, der da auch mal kommen soll, auch mal interessant, ja. Wobei ich da auch nicht groß drauf anspringe. Ich habe mich von Anfang an eigentlich auf die PS, auf die PlayStation konzentriert, damals PlayStation 4, jetzt natürlich PlayStation 5. Und selbst da habe ich dieses Google, Entschuldigung, dieses Sony, oder ne, PlayStation Now heißt es, ja. Das ist im Prinzip dasselbe, wenn man so will, wie Google Stadia. Bloß halt, dass man das eben über den PlayStation Store da nutzen kann. Also zumindest mal für Leute, die eh eine PlayStation haben. Aber auch da sehe ich ehrlich gesagt kaum eine vernünftige, naja, sagen wir mal, Preisgestaltung, wobei das beim PlayStation Now noch recht überschaubar ist, 10 Euro im Monat, und dann kann man diese Spiele zocken, die eben angeboten werden bei PlayStation Now, aber das ist mir natürlich zu wenig. Gut, so soll es sein. Google Stadia läuft eben jetzt auch auf Chromecasts, auf den neuen Chromecast mit Google TV und der Nvidia Shield ab 23. Juli. Freut euch. Keine Suchmaschinen-Auktionen mehr für oder bei Android, ja, ist eine gute Nachricht. Was war das? Ich weiß nicht, ob ihr euch an die Absurdität erinnern könnt. Es war einmal die EU, die hatte Google gesagt: Leute, das geht nicht, dass ihr voreinstellt, dass Google die Suchmaschine ist, die Android hauptsächlich benutzt, ja, das geht so nicht, das ist unlauterer Wettbewerb, und verlangte von Google, dass sie auch anderen Suchmaschinenanbietern den Zugang zu Android bei der Installation ermöglichen. Gesagt, getan, Google stellt es zur Verfügung, und zwar für die, die bei einer Auktion am meisten geboten haben. Dann konnte man zwischen diesen auswählen, zwischen Google und diesen Anbietern, ja, ich glaube, das waren vier, genau, vier Höchstbieter, ja, die haben einen Platz da bekommen in dieser Auswahlliste. Puh. Also, selbst ich musste da schlucken. Ja, ich bin ja eigentlich immer dafür, dass eine Firma auch seine Dienste, die sie anbieten, auch nutzen kann. Ja, also ich meine, dass Google Android nicht so aus Jux und Dollerei oder aus Menschenliebe anbietet, ist ja klar. Die wollen Kohle damit verdienen, und das ist ja auch absolut legitim. Ja. Also von daher, wer sich ein Google-Betriebssystem installiert, der, so meine verkorkste Logik offenbar in unserer Welt, ja, oder vielleicht ist nur die Welt verkorkst und meine Logik stimmt, wer ein Google-Betriebssystem kauft, der hat auch Google als Hauptdienst. Bäm! Unglaublich, ja. Revolutionäre Ansichten, die ich hier vertrete. Wenn man System von jemandem kauft, dann hat man sein System und seine Dienste. Boah, Wahnsinn. Wenn das Apple hört, dann würden die das auch noch machen. Ja, und das aber dann hier so zu, naja, tricksen, dass dann nur die Höchstbieter eine Auktion Zugang erhalten zu diesem immerhin zu dieser Forderung von der EU, die eben auch rechtlich in Ordnung war, ist schon der Hammer. Dass das natürlich so nicht bleiben kann, war klar. Und genau so kam es auch. Die EU war da nicht sehr begeistert davon und jetzt werden alle Suchmaschinen, die möchten, in dieser Liste beim der Installation erscheinen. Darunter sind zum Beispiel auch Ecosia, übrigens eine sehr coole, sympathische Suchmaschine, DuckDuckGo, Lilo, Quant, Cessnam, ja, Cessnam kenne ich gar nicht, aber Quant kenne ich, und damit ist das eigentlich so, wie es von Anfang an sein sollte, nach dieser EU-Entscheidung. Ja. Hey, witzig, ne? Also, das ist schon Hammer, aber ab jetzt ist es tatsächlich so und jetzt ist es auch fair. Klar, diese Verwirrung kann es geben. Ich meine, wenn man da aus, was weiß ich, wie viel Suchmaschinen Ball wollten, wollen dann alle hier in diesen Installationsschirm. Ne? Aber ich meine, es ist nun mal so. Ja? Man hat ja eine Auswahlmöglichkeit. Vielleicht ist ja das Häkchen voreingestellt auf Google, ja? Und dann braucht der Benutzer nur noch so, ne, so das typische, ach, so ein Quatsch weiter, ne, so, buh. Ja, das machen sowieso fast alle, also von daher ist das, glaube ich, kein großes Ding hier, ja, also von daher wird Google, das war wohl wieder eine freudsche Fehlleistung, wird Google deswegen nicht untergehen. Das Jule Phone Armor 11T 5G mit dieser Infrarotkamera wird jetzt offiziell verkauft werden. Ja. Der Normalpreis ist übrigens 649. Im Moment gibt es für einen begrenzten Zeitraum eine Aktion für 499. Damit ist das natürlich ein absoluter Traumpreis. Das Teil hat einen Dimensity 800 5G-Chipsatz drin mit 8 GB RAM und 256 GB Storage, 5200 mAh Akku und eine Triple-Kamera, 48 Megapixel mit einem leider etwas kleinen 6,1 Zoll Screen. Und trotzdem interessant auch für Geocacher, GLONASS und Beidou und Galileo ist mit an Bord, neben GPS natürlich. Und von daher dürfte die Ortsbestimmung extrem genau sein. Wasserdicht, staubdicht, schocksicher, also schlagsicher, IP68, IP69K. Und damit ist es ein sehr gutes Outdoor-Gerät. Warum ich nicht sofort in Jubelstürme ausbreche, ist, ich möchte eigentlich auf ein Gerät warten, das wohl demnächst rauskommt mit dem Dimensity 1100 bzw. 1200er Chipsatz. Ich glaube, das war das Ugitel WP12, wenn ich das richtig weiß. Auf das warte ich noch, bevor ich mich entscheide. Ein Outdoor-Handy, da ist die Chance sehr groß, dass es bei mir ein Outdoor-Handy wird, denn ich brauche einen Ersatz für meinen in den Jahren gekommenen Garmin sowieso. Ja, die Idee, damit mit einem Smartphone das zu ersetzen, habe ich schon sehr lange. Klar, jetzt durch die 2 Jahre Corona-Krise fast, War bei mir mit Geocachen ja fast gar nichts mehr drin, ja, fast gar nichts mehr. Und deswegen brauchte ich auch kein GPS oder so, ja, ganz klar. Oh, dabei fällt mir ein, ich muss die Akkus laden, die Batterie muss laden, oh nein, hoffentlich ist nicht geschrottet. ja, und deswegen hat sich das eben soweit verzögert. Ich wollte ursprünglich schon ein ganz günstiges WP8 war das, glaube ich, kaufen mit integriertem Funkgerät noch, mit dem PTT-Funk. Das fand ich sehr gut, weil auch das wird beim Geocachen hin und wieder benutzt. Aber ja, das hat halt alles zu lange gedauert. Jetzt sind natürlich andere Modelle wieder interessanter. Und warum nicht ein Gerät, das ich sowohl als auch nutzen kann? Weil ansonsten muss ich ja mit zwei Geräten beim Geocachen rumwursteln. Ja? Und von daher wäre das vielleicht dann eine gute Idee. Tja, so sieht es also aus. Das Ulefone 11T ist sicherlich sehr, sehr interessant. Vor allem wegen der Infrarotkamera, die man auch als Geocacher super gut gebrauchen kann. Beim Nachtcachen, was Besseres gibt es nicht. Und ansonsten werde ich halt, wie gesagt, noch ein bisschen warten, bis die ersten Dimensity 1000 oder 1200 Chipsätze rauskommen bei Ulefone oder Ukitel. So. Jetzt haben wir es aber. Das neue Realme GT kostet keine 400 Euro, wie es von diesem Leakster da durchkommt. Kann man den irgendwie auf den Scheiterhaufen schmeißen oder so? Unglaublich, ja. Scherz. Ist also keine 400 Euro, sondern der echte Preis ist 550 Euro für die 12 Gigabyte, 256 Gigabyte Version, ja. Und das scheint wohl auch die einzige Version zu sein, die es gibt. Eine 8 GB, 128 GB Variante scheint es in Europa nicht zu geben. Das wäre mal ein Zeichen dafür, dass uns eine Firma ernst nimmt und nicht als Technik-Legastheniker verhöhnt. Ja? Also 12 GB, 256 GB Speicher. In Racing Yellow, das dürfte die Version mit diesem veganen Leder sein, für 549 Euro. Das ist doch ein Wort. Und damit ist das natürlich auch ein Anwärter, ja, definitiv. Und hat sich bei mir auch den Platz in meiner Smartphone-Hitliste hier erarbeitet. das ist ja klar, ne? Und das ist auch schon eine Zeit lang jetzt bereits. Aber naja, okay, ihr wisst ja. Das kann sich immer ganz schnell ändern. Naja, ich kenne da nichts. So, ich guck mal, wo ich jetzt das hab hier, diese Hitliste, dass ich dann nochmal schnell nachgucken kann. Hier, ja genau, ist noch auf Platz 2. Jetzt noch ein falscher Preis dort angegeben, 450, aber 549 ist immer noch ein sehr, sehr guter Preis dafür und damit wird es wohl nach oben rutschen. Und das Ulefone Armor 12, es war doch ein Ulefone Armor 12, ja, das wird für Ende diesen Jahres erwartet und das soll, wie gesagt, ein Dimensity 1100 Chipsatz drin sein und der das wäre dann ein harter Konkurrent dagegen. Genau. Das Ulefone Armor L5G ist ja jetzt auf dem Markt, das hatte ich auch hier drauf, ja, mit dem Dimensity 800, aber ist schon ein bisschen abgeschlagen, muss ich sagen jetzt. Gut, das war dieses und ja, vielleicht noch was mit diesem Realme GT5G, das kommt am 15. Juni auf den Markt in Europa. Also jetzt haben wir auch ein offizielles Datum, alles offiziell. Und nochmal zur Erinnerung, das hat ein Snapdragon 888, leider kein MediaTek-Chipsatz drin. Das ist noch das eine, was mir wirklich ein bisschen Was ich ein bisschen schade finde, aber okay. Das wäre übrigens mit dem veganen Leder und Gelb nicht einverstanden ist, es wird auch eine Version geben, zumindest gab es die in China, ob es die bei uns gibt, das ist noch nicht ganz klar, mit Glas und in Blau. Ja. Aber ich finde dieses Gelb mit dem veganen Leder schon ziemlich geil. Wer wird das erste Smartphone mit dem Snapdragon 895 auf den Markt bringen? So hieß es hier bei gizchina.com. Ich muss fragen, wie schnell will Qualcomm eigentlich noch Prozessoren raushauen, weil sie Angst haben, meiner Meinung nach, vor MediaTek. Denn MediaTek kommt ganz, ganz nah ran an die Top-Prozessoren mittlerweile. Der MediaTek 1200 ist ja, ja, ich möchte schon fast sagen, legendär geworden und die neueren Versionen stehen ja auch schon in den Startlöchern und klar, da muss natürlich Qualcomm reagieren. Und so schnell, wie Qualcomm jetzt reagiert, ist schon sehr, sehr interessant. Sie wissen, was die Stunde geschlagen hat. So war es übrigens auch schon mal bei den Kirin-Prozessoren, ja, als Huawei so arg Druck machte. Gleichzeitig heißt es aber auch, dass die Prozessoren in der Planung schon lange gehabt haben. Ja, also man schüttelt ja so einen Prozessor nicht aus dem Ärmel. Die können nur die Entwicklung beschleunigen, die quasi schon angefangen hatte. Ja, in diesen kurzen Abständen. Und jede Wette, dass jetzt schon lange die Planung für den nächsten Snapdragon nach 895 auch schon wieder steht und die eigentlich dann nur noch anfangen müssen mit der Entwicklung. Das mag durchaus eine Sache sein, aber MediaTek übt ja schon jede Menge Druck aus und das ist jetzt schon seit einigen Jahren und da kommt eben Snapdragon in oder beziehungsweise Qualcomm kommt da mit dem Snapdragon in Zugzwang. Ja. Wer es denn letztendlich macht, weiß ich nicht. Anwärter gibt es genug, wenn auch immer mehr große auch die MediaTek-Chips nutzen. So haben doch die großen Player Samsung in den USA auf jeden Fall, ansonsten ja ihr Exynos-Prozessoren. Xiaomi, ja, ist da auf jeden Fall auch dabei. Auch Realme, wie man sieht, ist immer noch dabei. Oppo natürlich, ganz klar. Diese Firmen werden sich um den Snapdragon 850 ganz klar reißen, ja, dass sie dann auch noch Modelle rausbringen werden mit MediaTek-Chips. Das wird sicher sein, aber im Moment können die sich das noch nicht erlauben, hier darauf zu verzichten. Vielleicht in der nächsten Generation, mal sehen. Jedenfalls die Zeichen der Zeit stehen auf MediaTek. Und dazu komme ich auch nochmal später. Und naja, mal gucken. Noch eins, bevor ich das hier vergesse, genau. Ja, genau, das neue OnePlus-Smartphone mit Dimensity 1200, das muss bei mir jetzt noch tatsächlich schnell auf die Hitliste raufkommen, denn mit diesem Gerät bringt OnePlus eine ganz interessante neue Richtung rein. Das OnePlus sollen, oder das neue OnePlus-Smartphone, wie immer das dann auch heißen wird, das soll nämlich auch mit einem Dimensity 1200er Chipsatz herauskommen, was mich natürlich sehr, sehr freut. Und natürlich mit der gewohnt guten Kamera oder Kamera-Setup von OnePlus. Und von daher wird es also sehr, sehr interessant sein. Die Preise sollen sich so um die $313 bewegen. Das heißt, ich werde mal für Europa auf jeden Fall 400 € veranschlagen. Und das ist aber dann immer noch ein sehr, sehr fantastischer Preis. Und deswegen dürfte das sehr, sehr cool sein. Ich bin darauf gespannt. Das muss natürlich auch noch in meine Smartphone-Hitliste. Weiß nicht, ob ich heute noch dazu komme, aber mal gucken, was ich da noch machen kann. Gut. Huawei hat das Harmony OS 2 ja jetzt schon veröffentlicht und hat bereits schon 10 Millionen Nutzer bekommen. Das ist nicht schlecht für diesen Zeitraum. Und da sehen wir auch mal, welche Dimensionen mittlerweile das Ganze angenommen hat. Wisst ihr noch, als Android, das reguläre Android, aufkam, wie lange das gedauert hat, bis 10 Millionen Benutzer Android-Nutzer waren? Das hat ewig gedauert, Jahre. Und jetzt Harmony OS relativ schnell, innerhalb von Monaten, 10 Millionen Nutzer. Und das zeigt eben auch, dass wir auch mit anderen Karten wieder spielen. Ja? Klar, die Nutzerzahlen von Android sind durch die Decke hoch. Ja? Sagt zumindest Google, ganz klar. Aber wundert mich auch nicht. Es gibt zwar frappierende Unterschiede zwischen Nordamerika und Rest der Welt. In Nordamerika sind alles, das ist noch immer fest in Apple-Hand. Ja? Rest der Welt ist fest in Android-Hand. Und ja, dann, das ist schon faszinierend, was da alles losgeht. Und jetzt, ich würde noch gar nicht behaupten, Harmony OS sei der dritte. Aus zwei Gründen. Erstmal, 10 Millionen User sind zu wenig für der Dritte zu sein. Ja, ganz klar. Und zweitens, Harmony OS ist ein Android-Derivat. Das heißt, eine Abart von Android, aber kompatibel zu Android. Und das ist nicht schlecht. Ja. Von daher weiß ich nicht, ob man das als der Dritte überhaupt bezeichnen soll. Huawei sagt natürlich, Huawei oder Harmony OS ist Harmony OS und kein Android. Das stimmt. Ja. Genauso wie Fire OS kein Android ist, aber trotzdem ist eine gewisse Kompatibilität vorhanden. Und bei Harmony OS ist es sogar so stark, die Kompatibilität, dass man die Apps einfach so zu Harmony OS portieren kann und sie bleiben intakt und die Android-Apps arbeiten wie normal weiter. Also alle Dienste werden durch Huawei ersetzt, mit derselben API sozusagen. Ja, die Programme müssen nur in seltenen Fällen umgeschrieben werden. Viele Programme können eins zu eins einfach so auf der Plattform veröffentlicht werden und fertig. Ja, und das ist natürlich ein Riesenvorteil für die Entwickler. Das erklärt auch, warum eben schon so viele Entwickler Apps angeboten haben für Harmony OS. Auch das eine sehr gute Entwicklung, meiner Meinung nach. Ich finde es ja immer gut, wenn es mehrere Systeme gibt, ja, und nicht nur zwei Systeme, weil dann machen die, ja, sagen wir mal, so ein Schneckenrennen. Ja. Niemand will mehr Innovation machen, als unbedingt erforderlich ist. Ja. Und dann kommen wir ganz schnell in so ein in so eine langsame Situation, in der wir jetzt auch gerade übrigens sind. Und das ist auch ein Problem, warum das so ist, wie es jetzt gerade ist bei Android. Es passiert nichts mehr. Bis zu Android 12. Ja. Aber ansonsten ist Stillstand. Da sind jetzt Jahre des Stillstands gewesen. Und jeder hat hier nur probiert, ein paar Tippelschritte zu machen. Ja, ja, nichts Revolutionäres mehr. Wir machen einen kleinen Schritt und sagen, oh, hier der revolutionäre Schritt. Ja, und ja, viele sind da auch tatsächlich drauf reingefallen, aber irgendwann hat es dann halt nicht mehr geklappt. Und jetzt kommt die Ernüchterung, dass wir momentan, wie soll ich das ausdrücken, in so eine Stasis verfallen sind hinsichtlich Android, ja, wo wir uns damit zufrieden geben, wenn was weiß ich, die Farbe vom Display geändert wird, ja, also so Dark Mode und Light Mode, und dann oh ja endlich Dark Mode, oh Wahnsinn, coole Sache, jetzt haben wir Dark Mode, yeah, cool. Ja, darf ich mal noch kurz erinnern, es gab mal einen Dark Mode, dann wurde das geändert bei Material Design in einen weißen Material Design Look. Wahnsinn, Wahnsinn, revolutionär. Und jetzt kommen wir wieder zurück zu einem Dark Mode. Wahnsinn, Wahnsinn, jetzt haben wir einen Dark Mode. Cool, das macht alles so viel cooler. Und was in 2, 3 Jahren? White Mode ist zurück. Yeah, White Mode. Oh, Wahnsinn, White Mode. Also so langsam wird es wirklich lächerlich. Ja, man könnte das so wie in der Modebranche sehen, bloß dass es in der Modebranche so 20, 30 Jahre mindestens dauert, bis so ein Trend wiederkommt. Ja. Aber so bei den Android-Geräten, so ist es alles so 2, 3 Jahre und dann kommt wieder der Trend von vorher und Wahnsinn, Wahnsinn. Ach, das ist echt. Ja, so mit solchen Themen muss ich mich dann auseinandersetzen. Dark Mode und White Mode. Also ein Modus, wo man über Tag nicht richtig erkennen kann auf dem Display und ein Modus, wo man nachts blind wird. Cool. Also, naja. Xiaomi Mi Mix 4. Ja, das soll ja auch wieder so ein Vorreiter sein und zumindest im Hardware-Bereich haben ja die Firmen ihre, naja, sagen wir mal, Aufregung, zumindest wenn sie aus dem chinesischen Raum kommen, ja, ihre Aufregung behalten, da kommt tatsächlich neue Sachen raus. Ja. Mi Mix wird auch so ein Gerät sein, was wieder mal neue Akzente setzt. Aber wie groß die jetzt sein werden, das wird sich auch zeigen. Auch Xiaomi hat ein Problem an den Tag gelegt momentan, dass auch die wohl versuchen, ein bisschen auf die Bremse zu treten, ja, was ich übrigens gar nicht so verstehen kann. Aber immerhin hat das Mi Mix 4 laut Berichten einen 200 Watt Fast Charging Modus. 200 Watt. Wow, das ist übel, das ist sehr, sehr übel. Naja, aber trotzdem, ob das jemals nach Europa rauskommt, das ist absolut fraglich, denn es soll ein 70 Watt Fast Charging haben und Wireless Fast Charging, 70 Watt Wireless Fast Charging. Und das ist, soweit ich das verstehe, ist das nicht erlaubt. Ich glaube, 50 Watt Wireless Charging ist erlaubt. Und ich kann auch davor nur warnen, wir reden hier von richtig Energie, die quasi abgegeben wird als Strahlung sozusagen, als elektromagnetische Strahlung. Und ich bin kein, wie sagt man da zu den Aluhutträger oder so? Ja, die Diskussion über die Mobilfunkstrahlung ist so absurd für mich, ja, dass ich das nur noch mit dem Kopf schütteln kann. Ja, mit unglaublich lächerlichen Energien, ja, wird dort hantiert. Und dann kommt aber auf einmal eine Wireless Charging mit 10 Watt, 20 Watt, 30 Watt, jetzt bis 50 Watt. Okay, also irgendwann brutzelt es einem die Haare vom Kopf. Ja, das sind richtige Energien, die da fließen. Ja, das ist nicht so gut, um es mal so zu sagen. Ja, aber das will ich jetzt gar nicht weiter ausführen. Es scheint sich da auch mal was anzubahnen, dass wohl 50 Watt eine Grenze sein wird, wo sich auch die meisten Hersteller auch dran halten wollen, offenbar. Ja, und das hat, wie gesagt, gute Gründe. Mir wäre das sehr, sehr suspekt. Denn das muss nicht sein. Ganz einfach. So umständlich ist ein Kabel in eine Buchse zu stecken, auch nicht. Und ich habe es ja schon mal gesagt, Wireless Charging gibt es gar nicht. Denn die Wireless Charging Station muss ja auch mit dem Kabel verbunden sein. Böp. So. Google Android 12. Der Lichtblick momentan am Himmel, ja. Und offenbar sehe nicht nur ich das so, denn Android 12 ist die meist heruntergeladene Beta-Version in der Geschichte von Android. Das hat Google jedenfalls bekannt gegeben und ich glaube das auch gerne, denn diese ganze Zeit, in dem wir schon seit Jahren mit dem gleichen Mist, Entschuldigung, ja, ich liebe Android, aber wenn jahrelang sich nichts tut, dann bin ich schon angeödet, wenn ich nur das Handy morgens anschalte, okay? Immer das Gleiche. Und da nützt auch nichts, wenn ich mir Themes drauf klatsche, jede Woche 5 neue Themes, damit es wenigstens so ein bisschen den Anschein hat, als ob sich was getan hat. Nee. Und jetzt kommt hier diese neue Plattform, die von Grund auf designtechnisch anders gestaltet ist, ja, die lässt natürlich hoffen, dass da viele neue Impulse kommen, beispielsweise auch mit dem Gaming-Mode, das jetzt aktiviert oder aktiv wird in Android 12, sodass man eben bestimmte Spiele optimieren kann. Das heißt, die Prozessorleistung wird zum Beispiel hochgeschraubt, die GPU-Leistung wird hochgeschraubt, natürlich auf Kosten vom Akku, aber das interessiert mich nicht, wenn ich ein cooles Spiel spielen will, das ansonsten immer nur rumruckelt. Ja. So wie der GPU-Turbo übrigens bei Huawei und Honor schon seit vielen Jahren ist. Ja. Aber trotzdem finde ich gut, dass das jetzt grundsätzlich Einzug hält bei Android. Das wird vielleicht wieder andere beflügeln, hier diese Funktionen noch weiter zu verbessern. Ja. Das Android 12 Car Key Feature finde ich auch extrem aufregend, was da geplant ist, dass man eben mit seinem Smartphone endlich das Auto öffnen kann. Problem wird natürlich wieder sein, ja, ganz klar, ihr müsst euch das Auto passend zum Android 12 Car Key Feature kaufen. Ne? Was natürlich absurd ist, aber naja, vielleicht auch hier drängen ja chinesische Anbieter jetzt auf den Markt, gerade bei den Elektroautos, da bin ich mal gespannt, ob die es dann sowas vielleicht mal zum Nachrüsten oder so anbieten, weil die haben es dann nicht ganz so schwer mit Upgrades oder sowas, ne? Weiß nicht, was da das Problem ist, vieles wäre einfach nur ein Software-Update und schon würde es funktionieren, aber ne, nein, das geht ja gar nicht. Man kann ja nicht neue Features einfach so in alte Autos einbauen. Nee, die Leute müssen sich schon ein neues Auto kaufen, ja. Also verdienen wir hier nichts mehr, ne? Also Android 12 wird jedenfalls eine große Sache. Ich hoffe, ich werde irgendwann in den Genuss kommen von Android 12. Ja, mein momentanes Gerät wird kein Android 12 bekommen. Das ist sicher wie es Abend der Kiste. Das bekommt wahrscheinlich auch kein Android 11 mehr. Ja, ist auch absolut fair, denn das Teil ist schon über 2 Jahre alt jetzt. Und von daher kann ich das auch nicht verlangen. So, jetzt irgendwann werde ich dann das entsprechende Handy bekommen. Ob das dann Android 12 bekommt, ach, das werden wir sehen. Ja. Momentan ist es ja nur die zweite Beta-Version, die draußen ist. Das heißt, es dauert noch etwas. Trotzdem interessant, ja, warum ich sonst nichts über die Android-Beta groß erzähle oder Tests oder sonst irgendwas mache, da komme ich dann gleich noch in der Community-Nachricht dazu, aber eins nach dem anderen. MediaTek, das wollte ich vorhin ja noch ergänzen. MediaTek hat einen neuen Verkaufsrekorderlös erwirtschaftet im Mai 2021, der glatte 90% größer ist, ja, als im vergangenen Jahr im selben Monat. Das heißt, MediaTek ist wirklich auf dem aufsteigenden Ast, ja, so ein richtiges Katapult, ja, das die jetzt gerade erleben. Gründe sind viele. Natürlich ganz klar, die chinesischen Chip-Hersteller sind momentan natürlich sehr stark gefragt durch diese unklaren Handelsbeziehungen mit den USA. Und da wird natürlich nach Alternativen gesucht und die haben die gefunden in Form von MediaTek. Dann auch die neuen Prozessoren, die natürlich sehr viel leistungsfähiger sind als die alten, ja, während ja MediaTek früher nur Low-End und bestenfalls noch Mid-Range-Prozessoren eingesetzt hat oder Prozessoren für Special Appliances wie zum Beispiel so ein Amazon Fire TV, dort waren schon grundsätzlich immer MediaTek-Chips drin oder ähnliche Geräte, die eben für spezielle Anwendungen konstruiert wurden, sind die jetzt natürlich auch dazu übergegangen, massiv auf High-End-Prozessoren zu setzen. Und das macht sich durchaus bemerkbar. Die Firmen kommen jetzt auch und wollen solche Geräte haben. Und zwar nicht nur, aber vorwiegend chinesische Firmen. Coole Sache, die Entwicklung zu sehen, dann auch bei den Prozessoren. Je mehr Mitbewerber es gibt, desto besser. Gerade dort, wo eigentlich nur Qualcomm und MediaTek existieren. Ich würde mir sogar noch mehr wünschen. Ja, hoffentlich passiert da noch was. Es wurde ja mal angekündigt, dass Xiaomi eigene Prozessoren herstellt. Ja, gut, ich habe die Exynos von Samsung vergessen. Ja, die wollen wir hier nicht unterschlagen. Also es sind zumindest noch drei, die schon relativ groß sind. Kirin können wir ja leider nicht mehr, High Silicon können wir ja leider nicht mehr dazu zählen, weil die sind faktisch tot. Ja, muss man sagen. Und von daher gibt es jetzt noch drei große und ein paar kleine, die eben aber keine Rolle spielen groß. Und da würde ich mir doch mehr wünschen auf dem Markt. Ja, so ein Kampf, das schadet nicht. Und Qualcomm hat doch ziemlich weit die Nase noch vorne. Und es wäre schön, wenn sich der Markt hier ein bisschen mehr aufteilen würde. So, jetzt nehme ich mir hier mal mein Handy und guck mal hier am Line. Der Line-Zuschriften hier, Moment mal. So. Jetzt muss ich mal gucken, die ist so lange, dass es gar nicht alles angezeigt wurde, nur mit weiterem Klick. Ach du liebes bisschen. Ja, ich wusste schon gar nicht mal, wie lange. Ich habe die gleich durchgelesen. Wahnsinn. Okay, also. Ich mache das jetzt in verschiedenen Etappen und antworte so zwischendrin. Ja, schon verlieren wir kompletten Übersicht. So, hallo Rio, ich wollte mal ein paar Gedanken zu deinem... Ach, Moment, wer hat es geschrieben? Der Thorsten hat es geschrieben. So, hallo Rio, ich wollte mal ein paar Gedanken zu deinem Netcast, in Klammer, Ancast loswerden. Vorab, danke, dass du so lange Woche für Woche neue Folgen raushaust. Ich hatte dich auch heute schon in den Ohren mit deiner neuen Folge, die Ruhe vor der Ruhe. Ich bin auch schon ziemlich lange ein Hörer von dir. Ich kann mich noch an die Folgen erinnern, wo du sehr aufgeregt warst, weil du dein Pixel XL bestellt hattest. Das war noch Zeiten. Ne? Oder an die Folge, wo du Woche für Woche die neuen Funktionen von Google Home besprochen hast. Seit diesen Folgen besitze ich übrigens mehrere Google Homes. Ich kann also die Schmerzen, die du damit hattest, noch nachvollziehen. Muss allerdings auch sagen, dass sie in letzter Zeit wirklich gute Fortschritte gemacht haben. Ich fand auch gut, wie du über die neuen Funktionen, aber auch Bugs vom Betriebssystem Android berichtet hattest. Doch irgendwann kam bei dir der Bruch mit Google. Und ich muss leider sagen, dass ich mir seit dieser Zeit die Folgen nicht mehr so gerne angehört habe und eine längere Pause gemacht habe. Habe aber auch gut vor einem Jahr wieder angefangen, dich zu hören. Nicht, dass wir uns da missverstehen. Ich finde es auch nicht so schön, was Google und die Regierung da so abgezogen hat. Aber ich bin zu einem ganz anderen Schluss gekommen. Da mir auch die Leistungsdaten vom Pixel nicht gefallen haben, bin ich von einem Nexus 5X zu einem Samsung S8 gewechselt. Hier kannst du schon etwas erkennen. Ich nutze meine Smartphones recht lange und es hat mich jedes Mal genervt, dass nach 2 bis 3 Jahren keine Systemupdates mehr verfügbar waren. Für ein paar Jahre noch Sicherheitsupdates und das war's. Und wenn keine Sicherheitsupdates mehr kommen, dann wird man schnell zur Gefahr. Was ich echt schade fand, denn das S8 war von der Leistung her echt noch ganz brauchbar. Ich hatte mir noch überlegt, ein anderes Image raufzuspielen. Doch da ich auch mein Smartphone für Online-Banking benutze, kam das nicht in Betracht. So, und dann dachte ich, mache jetzt mal einen großen Schritt und probiere mal iOS aus. Ich hatte... Ich höre es hier schon im Hintergrund so... Nein. Ich hatte mit vielerlei Probleme gerechnet, aber es war gar nicht so schlimm, da sich iOS und Android relativ ähnlich sind. Ich benutze auch weiterhin einige Google Apps auf iOS, Google Foto oder Google Maps. Das hat mir das Umsteigen wirklich relativ einfach gemacht. Was mir wirklich gut gefällt, ist, dass iOS so gut mit der Hardware umgeht, da ja Apple weiß, was sie verbaut haben. Ich glaube, auch das ist damals der Grund, dass es damals der Grund war, warum ich mir ein Nexus gekauft habe. Auch Google kannte die Hardware und konnte darauf das System abstimmen. Okay, so, erstmal jetzt zu diesem Abschnitt ist, da hast du ja schon auch ein ganz schönes Stück, ja, sagen wir mal, Umwälzung mitgemacht, ja, also vom Pixel zum Nexus 5, also vom Nexus 5X, genau, zu Samsung S8, so. Ja, das hat mich natürlich eben schon gewundert, das ist richtig, weil die Handys ist wirklich schon eine ganze Zeit dazwischen, ja, ganz klar. Also ich selbst könnte das nicht aushalten, ja. Also ich bin sogar jetzt momentan überrascht, dass ich hier dieses Honor View 20 immer noch benutze, obwohl das schon seine 2 Jahre hinter sich hat. Das ist äußerst ungewöhnlich für mich. Das zeigt aber auch, wie performant dieses Honor View 20 war. Und das kann auch immer noch mit den Games mithalten, eben durch diesen GPU-Turbo, den ich eben schon mal angesprochen hatte. Ja. Und daher bin ich damit zufrieden. Und das war eine super gute Entscheidung mit dem Honor-Gerät. Ja. Und das ist für mich eines der besten Geräte auf dem Markt gewesen, oder eigentlich das Beste auf dem Markt gewesen zu dieser Zeit. Und das war der Grund, warum ich mir das gekauft habe. Ja. Mein Motto ist, kauf dir das Beste, was es gibt in der Zeit, dann hast du auch länger davon. Ja. Es kommt natürlich ganz klar auch drauf an, wie das System eben genutzt wird. Ja. Denn das ist so eine Geschichte gerade mit diesen Apps, die immer wieder Updates bekommen. Ja, da merkt man sehr schnell, dass, obwohl man gar keine neue Apps installiert, auf einmal das Gerät immer langsamer wird. Ja, und dann guckt man mal an, ja, wie groß ist so eine App, die man vor einem Jahr installiert hat, und wie ist die App jetzt? Ja, und dann sieht man, dass manchmal mehrere hundert Megabyte dazugekommen sind. Nicht im Cache-Speicher, sondern die Größe der App. Ja. Das ist der Wahnsinn. Irgendwann merken die es dann selbst, dann bringen sie Lite-Versionen raus. Google Maps hat beispielsweise auch schon Google Maps Lite-Version, weil Google Maps ist ein richtiger Moloch geworden. Ja, das Wahnsinn, was das für Ressourcen schluckt. Ja, also, und deswegen bin ich eigentlich da schneller mit dem, mit diesem Ding. Ja, dieser Bruch mit Google, der kam tatsächlich, wenn auch ganz langsam, ja, bei mir. Dabei hat es noch nicht mal an Google gelegen, aber es blieb mir quasi nichts anderes übrig, als diesen Bruch mit Google zu vollziehen, denn wenn eben eine Firma in einer nicht vertrauenswürdigen, für mich nicht vertrauenswürdigen Umgebung ist, dann kann ich das eben auch nicht mehr nutzen, ja, oder ich will es nicht mehr nutzen. Und ich habe immer wieder gesagt, zur Erklärung, warum habe ich kein Problem, chinesische Provider zu benutzen, die sind doch noch viel unsicherer als die amerikanischen, ja, also das ist doch ganz klar, das ist allgemein bekannt mit diesen Sachen, das sage ich ganz einfach, was ich auch immer in vielen Folgen gesagt habe, die Jurisdiktion, darauf kommt es an, ja, was die chinesische Regierung über mich weiß, interessiert mich gar nicht. Das interessiert mich überhaupt nicht. Ich habe null Verbindungen dorthin. Und von daher können die mich einstufen, wie sie wollen. Das interessiert mich überhaupt nicht. Bei Staaten, die eben mit dem eigenen Land zusammenarbeiten, sieht es schon wieder ganz anders aus. Ja. Da, wie schnell sowas gehen kann, das kann man immer wieder sehen. Es gibt genug Fälle, wo dann auf einmal Leute sogar ausgeliefert werden, um dann dort den Prozess gemacht zu bekommen. Ja. Und man sieht, dass einem das überall auf der Welt treffen kann, wenn ein Land mit demjenigen zusammenarbeitet. Das ist übrigens auch der Grund, warum Edward Snowden in Russland sitzt. Ja, das muss man sich mal vorstellen. Derjenige, der Missstände aufgedeckt hat, ja, der muss sich schützen, indem er nach Russland flieht. Das sagt eigentlich schon alles aus. Ja. Und deswegen werde ich natürlich, auch wenn es hier bei mir nur um meine persönlichen Daten geht, vorwiegend Katzenbilder, ja, die werde ich nicht einem System anvertrauen, das unter der Kontrolle einer Regierung steht, die eben Einfluss wiederum auf meinen Bereich hier hat. Dann werde ich die Daten lieber in ein Gebiet geben, die null Einfluss auf meinen Bereich hat. Dann interessiert mich das auch null, ob die dort staatlich missbraucht werden oder nicht, muss ich ganz ehrlich sagen, ja, weil mich das nicht berührt. Und ich habe es auch schon gesagt, würde ich in China wohnen, würde ich wahrscheinlich amerikanische Dienste nutzen. Ganz einfach, weil selbe in grün. Ja. So, weiter geht's. Und was ich sehr, sehr schätze, ist, dass die System-Updates wirklich sehr lange ausgeliefert werden. Bezog sich das jetzt auf iOS, genau. Das macht das Verwenden eines Smartphones wirklich sehr angenehm, auch ein Stückchen angstfreier, da ich nicht gleich wieder Angst haben muss, ab nächstes Jahr brauche ich wohl ein neues Smartphone, obwohl die Leistungsdaten noch super sind, der Akku ist noch super und trotzdem muss ich das Smartphone entsorgen, weil es keine Systeme, kein System oder Sicherheitsupdates mehr gibt. Ich weiß nicht, für dich wäre das nichts, weil erstens Apple, zweitens Apple, drittens Apple und weil du immer beste Technik zum kleinsten Preis möchtest. So, da muss ich noch kurz hinzufügen. Also, erstens, ich war Apple-Fan. Zweitens, ich hatte jede Menge Apple-Geräte. Hier ist noch ein alten iMac. Ich hatte einen Power Macintosh. Ich hatte einen G3 war das, glaube ich. Ich habe hier noch einen alten MacBook Pro 2,2 Santa Rosa. Ja, und auch noch ein iBook in Key Lime. Ja, also ich bin so ein richtiges iSheep. Eben nicht, ne? So lange, bis nämlich Apple, sagen wir mal, die User und seine eigene Philosophie verraten hat und nur noch den Mist produziert hat, den sie vorher anderen Firmen angekreidet haben. Und das war dann Schluss für mich. Und iOS, iPhone deswegen nicht, das ist für mich nur eine Cash-Cow eines Unternehmens. Ja, sonst nix. Und deswegen war halt genau das eben der Grund, warum ich da dann auch, bevor dieser iPhone-Hype übrigens angefangen hat, bin ich schon abgesprungen. Ich glaube, das war wegen einer Sache für macOS 10, als die angefangen haben, Geld zu verlangen für macOS 10-Updates. Und diese Sache mit Watson, als die quasi, ich weiß nicht mehr genau, wie lange das war, ist schon zu lange her, aber die hatten, glaube ich, Technologien sozusagen entweder nachempfunden oder sogar requiriert von einer anderen Firma und diese dann verklagt, dass sie ihr eigenes Produkt nicht mehr nutzen können, obwohl Apple die Technologie von denen quasi genutzt hat. Sprich, kurz gesagt, gestohlen und patentiert. Das war dann für mich Ende. Das war für mich sofort das Ende. Ich kenne da nichts, weil echte Markentreue habe ich nicht. Das kenne ich gar nicht. Bei mir muss man jeden Tag sich aufs Neue beweisen, dass man der Beste ist in der Technik und im Preis. Beides hat Apple nicht geschafft und dann bin ich weg. Und Google ist auf dem besten Weg übrigens dazu, denselben Weg zu gehen, ja. Im Moment bisher nicht so krass und ohne eigenes Verschulden, ganz im Gegensatz zu Apple. Aber auch da muss ich sagen, wow, ich bin noch nicht so weit, dass ich Apple den Rücken kehre, Google den Rücken kehre. Ja. Ich habe immer noch Google-Dienste. Ja, weil die immer noch auf meinem Honor View 20 laufen. Ich hätte aber auch schon kein Problem mehr damit, ein Handy zu kaufen ohne Google-Dienste. Überhaupt kein Problem mehr. Ja, nur, wenn das so weitergeht und die weiter so unsympathisch werden, ja, und hier Apple 2.0 werden, dann muss ich sagen, dann werde ich aber gezielt kein Android mehr benutzen. Ja, aber so weit bin ich noch nicht. So, Also, weil du immer die beste Technik zum kleinsten Preis möchtest, natürlich ganz klar. Für mich ist die beste Technik automatisch nur die Technik, die sich auch die Masse der Menschen leisten kann. Oder zumindest mal die Masse der Menschen in, ach, das hört sich jetzt wieder so in meinem Bereich, sagen wir mal. Ja, also klar, dass es immer zum Beispiel Länder gibt, wo sich die Leute sowieso das auch zum Beispiel von mir aus ein Honorview 20 nicht leisten können. Ja, das ist natürlich schade, aber das meine ich jetzt nicht, ja, sondern so ein allgemeiner für westliche Verhältnisse so eine Grenze halt, ja, wo man dann sagt, nee, also das kann man nicht machen. Ja, also ein Handy für 1000 Euro, was geht denn den Menschen vor? Was ist nur falsch? Ich hab das einmal tatsächlich gemacht mit dem Google Pixel XL, das erste, ja. Ich habe danach schwere Gewissensbisse gehabt, ja. Aber da war halt diese Euphorie noch so groß, ja. Aber das ist wirklich, ich meine, was, wenn man das wissen, wenn man sich da drüber Gedanken macht und macht es dann trotzdem, was geht denn einem vor? Ja? Hat man überhaupt keine Wertschätzung mehr für Sachen, die wirklich das Geld wert sind? Ich sag euch eins, wenn ihr ein Handy für 1000 Euro kauft, seid ihr nach Strich und Faden verarscht worden. Weil diese Technik nicht so teuer ist. Die wird euch nur so teuer verkauft. Pech gehabt. So sieht's aus. Und deswegen zählt diese Technik auch nicht für mich. Die beste Technik ist die Technik, die sich die Menschheit insgesamt auch leisten kann. Ja, nur dann wird diese Technik interessant. Stellt euch vor, Autos, ja, würden so teuer sein, dass ich nur ein paar hundert Menschen auf der Welt oder ein paar tausend Menschen auf der Welt ein Auto kaufen könnten. Die Technik wäre irrelevant. Autos wären irrelevant. Wir würden keine Autos fahren. Ja? Wir würden es vielleicht davon träumen. Oh, so schön, so ein schönes Auto. Stell dir das mal vor. Ja? Geht aber nicht. Also, muss man ohne auskommen. Ja? Sinnlos. Und deswegen wurden die dann auch irgendwann erschwinglich. Ja? Und deswegen, wenn ein tolles neues Handy rauskommt, ja, und deswegen bin ich auch froh, dass es die chinesischen Firmen gibt, wenn ein tolles neues Handy rauskommt mit den Ultra-Leistungsdaten, ja, und die wenigstens können sie es kaufen, ja, dann hat es null Wert. Wenn dann eine chinesische Firma rauskommt mit denselben Leistungsdaten, ja, und zu einem Preis, den man sich tatsächlich leisten kann, dann sind die der Gewinner, ist doch ganz klar. Okay. So, weiter geht's. Also Technik zum gleichen Preis, das kann ich auch verstehen, aber wenn ein Gerät nicht kaputt ist, dann widerstrebt es mir, das Gerät zu ersetzen. Apropos Preispolitik, du sprichst häufig in deinem Podcast von chinesischen Herstellern, die ihre Smartphones recht günstig auf den Markt bringen. Könnte es sein, dass diese chinesischen Hersteller die Smartphones recht günstig auf den Markt bringen, damit sie sich eine Marke aufbauen? Will sagen, dass sie die Smartphones vielleicht unter Wert verkaufen, damit sie eine gute Marktdurchdringung haben. Und wenn sie bekannt sind, dann werden sie die Preise anziehen, so wie du es auch schon berichtet hattest. Und ich kann mir auch vorstellen, dass die Entwicklung von HarmonyOS auch recht teuer ist und sie dann auf die Geräte, nicht nur auf ihren eigenen Geräten umschlagen, sowie auch die anderen Hersteller, die ihre eigenen Systeme bauen, das so tun. Ja, also zunächst mal klar ist, die chinesischen Hersteller verkaufen ihre Geräte deswegen so günstig, weil sie günstiger produzieren können. Ja, das ist mal der Hauptgrund. Dass wenn eine Marke erstmal aufgebaut ist, ist natürlich die Versuchung sehr groß, wie zum Beispiel bei Xiaomi, das dann auszunutzen. Dann sind wir aber genau bei demselben Punkt bei diesen von den anderen großen Firmen, wie zum Beispiel Apple oder Samsung, die dann sagen, okay, wir können uns das leisten. Hier, was, wir wollen das Gerät verkaufen, machen wir 1000er, nein, 1100, nein, 1200, nein, 1300, die Leute kaufen es, ja, es steht Samsung drauf, die kaufen es. Ja, wunderbar, sollen sie es kaufen. Das ist nicht, ich glaube nicht, dass das Ziel ist von den Firmen. Das sieht man ja auch zum Beispiel Oppo. Mag zwar sein, dass das bei uns keine große Marke ist, aber in China ist die extrem bekannt. Das ist die Marke, jetzt wo Huawei ziemlich abgesackt ist. Ja? Oder Realme beispielsweise, auch die sind groß im Geschäft. Ja? Und die hauen die Handys raus günstig. Auch Google hat das mal gemacht mit den Nexus-Geräten beispielsweise. Ja, Nexus, du hast jetzt hier das Nexus 5X beispielsweise gehabt. Das waren noch Handy, die haben damals eine super Leistung gehabt. Die waren der Hammer, als die rauskamen. Wirklich der Hammer. Das ist mir die Kinnlade runtergeklappt, als ich die Leistungsdaten gesehen habe. Ja. Und beim Preis ist sie mir gleich nochmal runtergeklappt, ja, weil das so super war. Das war der beste Preis und die beste Technik. Das ist, was ich cool nenne. Ja. Aber was ist daraus geworden? Das Pixel. Ja. Mit jetzt unglaublich schlechten Leistungsdaten zu einem unglaublich hohen Preis. Das ist eben immer die Gefahr, die bei solchen Firmen, wenn die dann, wenn die dann groß werden, auch hier bei diesen Herstellern, auch bei Xiaomi, ja. Xiaomi ist jetzt in so einer kritischen Phase. Was werden die tun? Werden die weiterhin die Gerätepreise anziehen, ja, weil sie sagen, okay, wir sind jetzt bekannt weltweit, wir sind bekannt, ja, jetzt können wir mehr raushauen, mehr Geld verlangen, ja. Diese Taktik geht nämlich nur bei bestimmten Umständen auf. Und das hat man gesehen mit den Pixelgeräten. Sind wir mal ehrlich. Die Google Pixelgeräte sind nicht vorhanden in einer Statistik. Die laufen unter andere. Ja? Niemand hat auf seiner Statistik die Google-Geräte. Die müssten mir irgendwo mit so 0, irgendwas Prozent liegen an Marktanteil. Ja? Und das ist eben genau das Problem. Ja? Das funktioniert nur unter gewissen Voraussetzungen. Wenn diese Voraussetzung nicht gegeben ist und die Firma meint nur, dass sie das machen können, dann stürzt diese Marke ab. Meistens mit fatalen Folgen. Ja. Und das sage ich auch immer, weil das muss man ganz klar sagen, Apple lebt zum Beispiel von seinem Ansehen. Ja, wenn Leute auf die iOS-Geräte, auf die Apple-Geräte vollkommen ohne Gefühl schauen würden, nur nach Logik, würden sie gucken, lachen und woanders hingehen. Ja? Aber so ist es nicht. Alleine schon der Fakt, dass es ein Apple-Gerät ist, ja, lässt gleich schon mal ein paar hundert Euro mehr locker machen, als normalerweise man bereit wäre zu zahlen. Ja? Aber diesen Effekt, die muss man erstmal haben. Den muss man erstmal haben. Samsung scheint es zu haben. Es gibt offenbar auch sehr viele Leute, die sagen, was, Samsung bringt ein neues Handy raus? Shut up and take my money. Fertig. Die wollen gar nicht wissen, was es kostet. Die wollen einfach nur das neue Samsung haben. Ja, genau wie die Apple-Fans das neue Apple haben wollen. Bis zu einem gewissen Maße kann ich das auch verstehen. Ja, diese Euphorie, die kann einen richtig überrennen. Ja. Und wenn man dann in sich geht und logisch nachdenkt, das ist leider mein Problem, irgendwann komme ich dann zu dem Punkt und denk mal nach. Ne? Sehr schlecht. Und dann kriegt man auch noch ein schlechtes Gewissen, dass man so viel Geld rausgehauen hat. Das passiert mir ständig so. Ja. Jetzt bin ich zum Beispiel wieder, habe es in der Rios Wochensicht gesagt, bei meiner Entscheidung, ich brauche einen neuen Fernseher. Ja. Jetzt muss ich einen 4K-Fernseher holen. Ich habe jetzt nach monatelangem Gucken, ja, habe ich jetzt einen gefunden. Der kostet 799 Euro und hat in etwa das, was ich brauche. 799 Euro für ein TV-Gerät. Mein lieber Mann, Herr, dann werde ich mich noch ärgern, ja, denke ich, im Nachhinein. Weil normalerweise gebe ich so viel nicht aus für einen Monitor. Ja, jetzt ist es nicht für mich. Ja, also es ist schon ziemlich heftig, ja, diese Sachen. Und darauf basiert dann eben auch alles, was so Firmen eben machen, ja, auf diesen Markennamen. Und jetzt ist wohl Xiaomi der Meinung, wir haben jetzt einen Namen, Xiaomi, ja, Wahnsinn, da kaufen die Leute. Jetzt wird man mal zeigen, wie sich die Verkaufszahlen weiterentwickeln außerhalb von China und ob das so ankommt. Ja. Weil außerhalb von China ist eben Xiaomi, ja, ist noch immer so die Marke, wo man noch nicht mal so genau weiß, wie man die überhaupt ausspricht. Ja. Und ich mache, glaube ich, immer einen Fehler von der Betonung. Ich glaube, das heißt Xiaomi, nicht Xiaomi. Ja. Xiaomi heißt es, glaube ich. Aber was ich da schon alles gehört habe, vergessen wir es. So. Okay, aber so, ich mache mal jetzt hier weiter. Wo war ich? Ja, genau, HarmonyOS. Ja, okay, da muss ich dir recht geben. HarmonyOS wird auch auf anderen Geräten kommen. Das wurde ja schon angekündigt, was das dann entsprechend kosten wird, die Dienste und so weiter für die Firmen zur Verfügung zu stellen. Das weiß ich natürlich nicht, ganz klar. Dürften aber die Geräte davon nicht teurer werden, weil Google ja auch kräftig Kohle dafür haben will. Und mal sehen, wie sich das dann macht. So, jetzt wird es langsam interessant. Und nun kommen wir zu dem, warum ich dich eigentlich kontaktiere. Du hattest in der vorherigen Sendung, jetzt wird es fuchsig, über einen Zuhörer gesprochen, der dir geschrieben hatte. Und er der Meinung war, dass du bitte mehr Android-Themen behandeln möchtest. Dem kann ich nur zustimmen. Manchmal habe ich das Gefühl, dass ich gerade einem Großhändler von Smartphones zuhöre. Dabei hattest du früher immer so schöne Themen, die echt interessant waren. Ich kann mich daran zum Beispiel erinnern, dass du mal über die Steuerung in deiner Küche gesprochen hattest. Gasherd, was ist mit deinem Smart Speaker geworden? Wo ich sehr positiv überrascht war, dass du eine App vorgestellt hattest, wo es um die Ladesäulenproblematik ging. Da fiel mir allerdings noch eine App ein, Ladefuchs für Android und iOS. Denn nicht nur, dass du wissen musst, wo eine Ladesäule ist, es wäre auch sehr gut, dass man weiß, mit welcher der vielen Anbieterkarten man dort bezahlen kann, zum besten Preis, du verstehst. Es wäre auch sehr schön, wenn du mal wieder über das in Android, oder Moment, ich mache erstmal bis zu dem Punkt jetzt hier. Ja, gerade so ein schöner Smiley ist ein schönes Lesezeichen. ja, also das mit den Themen ist, oder mit diesem Android allgemein. Also im Prinzip handelt ja noch alles von Android. Übrigens, von Folge 1 ab hieß es Android und Derivate. Ja, also immer schon. Na, ich weiß nicht, ob das weise Voraussicht war oder ob ich mal das einfach offen ließ, denn damals gab es ja auch schon das FireOS und so. Also, oder kurz danach, Android und Derivate. Das heißt, es gibt diese alternativen ROMs beispielsweise, wo da ist es halt ziemlich ruhig geworden. Ne? Neue Systeme, Ableger, die eben von Firmen neu aufgegriffen wurden, AOSP-Versionen, etc., etc., etc. Aber das Problem ist momentan, dass es eben nur begrenzte Informationen, begrenzte Nachrichten dazu gibt, weil es stagniert momentan. Es ist leider nicht nur ein Problem, dass ich das nicht will, sondern es ist ein Problem, dass ich das nicht kann. Es gibt momentan nicht wirklich viel Neues. Du siehst ja, wie ich mich draufschmeiße auf Android 12, ja. Bin ich jetzt so richtig froh, ja, dass wir da mal wieder was haben. Aber Android ist halt eben jetzt einfach ein System, das muss nur noch eins tun, das muss funktionieren. Das ist ein Produktivsystem, das hat zu funktionieren im Hintergrund, ohne dass es groß auffällt. Ja. Mit den Apps, das ist wieder eine Geschichte, da gibt es mehrere Probleme. Zunächst mal, der Play Store ist so gemacht mittlerweile, nach so vielen Updates, ist der so, dass man garantiert keine neuen Apps mehr finden kann. Ja. Ich weiß nicht, was da los ist, ob zu wenig Anbieter ihre neue Apps bei Google irgendwie bezahlen, dass die auf die Vorderseite kommen oder so. Ja. Es ist immer das Gleiche. Also schon seit vielen Monaten, nein, schon seit Jahren, immer die gleichen Apps, die mir ins Gesicht gehauen werden, wenn ich den Play Store aufmache. Suche danach ist eine Katastrophe. Neuerscheinung, diesen Teil gibt es gar nicht mehr. Es gibt nur noch so ein ziemlich, wie sagt man, editiertes, kleines Stückchen mit geupdateten Apps oder so. Aber Neuerscheinung, ja, nix. Ja. Also der App Store oder der Play Store ist jetzt übrigens auch wieder geupdatet worden. Ja, jetzt kann ich noch nicht mal mehr vernünftig Updates machen. Das muss man mal vor. Ich muss dreimal tippen, bevor ich ein Update machen kann, bevor ich sehe, wie viele Updates es gibt. Es wird immer schlimmer. Der Play Store ist ein Haufen Mist geworden, der einfach nicht mehr nutzbar ist. Ja. Und dann zudem auch immer wieder die Frage, also der Play Store, ist der überhaupt noch, naja, für alle, oder wäre es fair, wenn ich nur über den Play Store-Kram berichten würde, ja, weil schon ein gewisser Anteil der Nutzer keinen Zugang mehr zum Play Store haben, ja. Auch das ist eine Frage. Deswegen auch immer wieder öfters mal F-Droid. Da sehe ich übrigens immer, wenn neue Apps reinkommen, so soll ein Play Store aussehen. Ja? Naja, okay. Wie auch immer. Also das ist der eine Grund. Und der andere Grund ist natürlich auch mein privates Engagement. Ich meine, Uncast, ich werde nicht bezahlt. Ja? Ich kann machen, was ich will, sozusagen. Ja? Und das ist aber auch ein Nachteil. Nämlich genau dann, wenn man einfach keine Lust mehr hat, neue Apps zu suchen in einem Play Store. Wenn ich den aufmache, habe ich schon keinen Bock mehr. Ja. Ja. Also die meisten neuen Apps, die ich finde, habe ich übrigens, oder wo mir Spaß machen, ja, so wie zum Beispiel jetzt der Volume Scheduler, jetzt habe ich die App der Woche verraten, ey, ich komme noch dazu. Die habe ich auch durch Zufall beispielsweise, durch Firmen, durch Werbeanzeigen oder durch YouTube oder sonstige Plattformen gefunden, ja? Aber nicht mehr im Play Store. Und es ist manchmal so massiv, dass ich stundenlang nach einer App der Woche suche und nichts Vernünftiges mehr finde. Und das bei einem System, wo es Millionen von Apps gibt. Aber was nützen Millionen von Apps, wenn man die guten nicht mehr finden kann? Ja, weil nur noch die schlechten bezahlen, dass Google die nach vorne bringt. Das ist schon schlimm. Ja. Aber ich glaube, das ist halt ab einer gewissen Größe generell ein Problem. Ich kann mich zwar mit iOS nicht so aus, aber ich schätze mal, auch bei iOS wird das ein Problem sein, neue, aufregende Sachen zu entdecken, ja, weil eben Apple gerne auch, denke ich mal, wie Google auch, prominent Apps dort platziert, wo eben auch dafür bezahlt wird. Ja. Also kann ich mir zumindest vorstellen, wie gesagt, ich kenne mich mit iOS jetzt nicht aus. Okay, also die Ladefuchs-App, das ist sehr, sehr interessant. Auf jeden Fall. Ich meine zwar, dass auch diese andere App tatsächlich, oder war das nur die Datenbank, auf die die App beruht? Ja, genau, ich glaube, das war's. Weil in dieser Datenbank sind auch alle Informationen drin, von Preisen und auch von Ladekarten. Ja, geht also auch, aber trotzdem sehr interessant, Ladefuchs für Android und iOS. Das werde ich mir auf jeden Fall auch nochmal angucken, genau, ob die auch so umfangreich ist wie die EV-Maps, die ich vorgestellt habe, denn da hat mich eben beeindruckt, dass wirklich so gut wie alle Ladestationen drin sind. Und da müssen ehrlich die Anbieter mal gucken, diese EV-Maps-Anbieter, die eben andere Datenbanken nutzen. Es ist wirklich schlimm, da kriegen manche, die ein Elektroauto kaufen möchten, kriegen da richtig Angst. Wenn die falsche Map öffnen und sehen dann, oh mein Gott, es sind nur drei Ladestationen in meinem ganzen Ort, um Himmels Willen. Das kann ich nicht machen, das kann ich nicht machen. Ja, ja und dann nutzt eine vernünftige Datenbank, da seht ihr, dass statt drei, ja, oder zwei, dass es dann auf einmal 12 oder 14 Ladestationen gibt. Ja, so groß kann der Unterschied sein, ja. Das war eine Offenbarung, als ich diese EV-Maps benutzt habe, ja. Ich so, oh weia, oh weia, oh weia, so wenig Ladestationen, ne? Hier. Und dann sehe ich hier, okay, ist ja an jeder Ecke ist eine Ladestation, cool, fertig, das war's. Ja. So, jetzt die Steuerung, ja, die Smart-Steuerung, ja, genau. Also das ist absolut aktuell. Mein ganzes Haus ist vernetzt. Ich habe mittlerweile sogar eine Ring-Kamera drin, in diesem Netzwerk, ja, alles drin. Nur, ich bin von Google Home oder Nest Hub, wie das jetzt ja heißt, auf Amazon umgestiegen. Aber bei mir ist alles auf das Amazon Echo-System ausgerichtet. Ich habe ein Echo Show, ich habe mehrere Echo Dots, ich habe im Auto ein Echo Auto. Ja, da funktioniert übrigens sehr, sehr gut. Ich habe auf dem Smartphone die Alexa-App drauf. Und ich habe Smart Speaker, die eben mit Dingen zusammenarbeiten, mit dem Echo, ja, also alles wunderbar. Und das funktioniert auch sehr schön. Und es war übrigens kein Gasherd, sondern ein Elektroherd. Ein Gasherd wäre natürlich auch noch interessant. Allerdings weiß ich nicht, ob es das gibt, so eine automatische Schaltung, wo man das Gasventil zumachen kann. Das wäre auch sehr beruhigend, wenn man ein Gasherd hat. Ja, das Hauptventil zumachen, wenn man aus dem Haus geht. Ja. Aber das funktioniert immer noch. Und jetzt funktioniert sogar. Ja, das heißt, ich brauche nur zu sagen, schalte Herd ein und es funktioniert. Nicht wie vorher. Ne? Also ich sag's jetzt nicht, ne? So, aber ich sag mal, Home, ne? Schalte den Herd ein. Ich hab dich nicht verstanden. Ja? Oder das Küchenlicht geht ein oder so, obwohl ich gesagt habe, den Herd einschalten, ja. Sprich, weniger KI, dafür mehr Funktion. Ist ganz gut, ne? Ja, trotzdem habe ich auch bei Amazon in letzter Zeit immer mehr Probleme und die scheinen sich in dieselbe Richtung zu bewegen. Ja, das heißt, immer mal wieder ändern die etwas und ich werde dann nicht mehr mit meinen normalen Befehlen verstanden. Ein Beispiel war, ich musste die Phrase, ich bin wieder da, ja, wenn ich also nach Hause komme, ja, dann, dass die Überwachungskamera ausgeschaltet wird, eventuell Licht angeht, je nach Uhrzeit und so weiter, ja, wenn ich die Tür reinkomme, ja, dann sag ich, ich bin wieder da, ja, so. Und das konnte ich dann nicht mehr machen. Warum? Weil dann irgend so ein Mist-Drecksong von Amazon Music gestartet wurde, der so heißt. Und ausgerechnet noch die Musik, wo ich sofort dicken Hals krieg, ja. Ich war kurz davor, den Amazon das Fenster rauszuschmeißen, den Echo, ja. Aber dann habe ich eben die Phrase ändern müssen und sage jetzt, ich bin zu Hause und jetzt funktioniert's wieder. Hoffentlich kommt nicht immer irgendeiner auf die Idee, ein Lied zu machen, wo heißt, ich bin zu Hause und das prominent dafür bezahlt bei Amazon, ja, dass das ganz oben zu Amazon Music kommt oder eben bei den Echo-Geräten ankommt. Sonst muss ich wieder eine neue Phrase nehmen. Ja, das ist genau so ein Problem halt, aber ich glaube, das hat halt damit zu tun. Außerdem hat Amazon noch was geändert, was mich auch sehr aufregt. Offenbar haben sich immer zu viele Leute beschwert, dass das zu schnell angeht. Das heißt, wenn man so mitten im Satz Alexa sagt, dann geht es auf einmal an. Ja, und nimmt den Rest vom Satz auf. Anscheinend waren da einige Aluhutträger, nein, Entschuldigung, einige Leute sehr besorgt, ja, dass eben der Echo einem ausspioniert. Ja, so, und jetzt, ich weiß nicht, ob das der Grund war, auf jeden Fall ist es jetzt so, dass ich jetzt immer eine gewaltige Pause machen muss. Ja, also früher konnte ich einfach so sagen, Alexa, Herd einschalten, zack. Und dann hat es funktioniert. Und jetzt sehe ich hier, nichts passiert. Ja, also passiert nichts. Und dann muss ich immer erst sagen, Herd einschalten. Und das ist unnatürlich und das nervt sehr. Und es funktioniert auch nicht, wenn ich im Stress bin, weil ich es dann nämlich schneller sage. Und das habe ich auch so gelernt, mit dem Smart Assistant so zu sprechen. Das hieß auch so, man soll normal sprechen mit einem, ganz normal wie mit einem Mensch. Und keine unnatürlichen Pausen machen, dann klappt die Erkennung am besten. Das hat auch immer funktioniert. Ja, jetzt nicht mehr. Also sehr, sehr schade. Und von daher klar. Also ich habe nach wie vor die Smart Speaker, die sind überall im Einsatz, die ganze Wohnung ist vernetzt, es gibt keine Lampe mehr, außer im Badezimmer, die nicht vernetzt ist mit dem System und das finde ich einfach fantastisch. Ja. Und somit kann ich zum Beispiel die komplette Wohnung ausschalten, wenn ich ins Bett gehe, sage ich einfach nur Schlafenszeit. Übrigens, diese Phrase musste ich auch noch ändern. Ja. Weil irgendwie hat er meine Star Trek Phrase Schlafmuster Delta aktivieren ja nicht mehr gewollt von heute auf morgen und tja, somit muss ich halt eben sagen Schlafenszeit schnöde, öde, aber funktioniert und damit geht die ganze Wohnung aus. Cool, ne? Also das ist etwas, was jetzt einfach in der Benutzung bei mir eine feste Größe geworden ist. Und gleichzeitig ist das auch der Grund, warum es in den Hintergrund gedrängt wird. Das ist für mich jetzt so normal wie ein Kühlschrank, aus dem ich mir was zu essen rausnehme. Ja, der ist nicht mehr wert, erwähnt zu werden. Das ist halt ein Kühlschrank. Ja, oh, Wahnsinn, ich hab einen Kühlschrank. Ich habe einen neuen Kühlschrank gekauft. Der Wahnsinn, ja. Jetzt habe ich 2 Kühlschränke. Cool. Und der neue Kühlschrank, das ist ein Bowman. Und bla bla bla. Ja, also das ist irgendwie, kommt euch das ein bisschen skurril vor. Ja, genau, mir auch. Genauso skurril kommt mir das jetzt vor, wenn ich mir ein neues Smartgerät anschaffe. Das ist gang und gäbe. Ja, das ist nichts mehr Neues. Ja, ich hab mich letztens dabei ertappt, wie ich zwei Smartlampen geholt habe, ja, im Ausverkauf. Einfach so, oh, Die sind günstig, 1 Euro Stück. Okay, ich pack mal ein paar ein, hab mir ein paar mitgenommen. Ja. Einfach so, ich habe keine gebraucht. Ich habe gar keine Möglichkeit mehr. Ich habe alle Lampendinger, wie gesagt, bis aufs Bad, das hat aber einen Grund, sind da mit den Smart-Lichtern bestückt. Einfach habe ich gedacht, okay, als Ersatz. Ja, also ich meine, wenn mal eins kaputt geht, dann habe ich noch schnell einen Ersatz. Ich meine, 1 Euro, was kann man falsch machen? Ne? Und genau deswegen ist es nicht mehr erwähnenswert. Ja. Ich glaube, das mache ich dann als sehr, als langweiliges Thema. Oh, ich habe mir ein neues Smartlicht gekauft. Ja, also. Ja. Gut, weiter geht's. Es wäre auch sehr schön, wenn du mal wieder über das in Android als Beta-Version richten könntest. Moment, berichten könntest, solltest du wahrscheinlich wissen. Ja. Was ist eigentlich aus dem Versuch, dein Smartphone als Desktop-Rechner zu benutzen geworden? Wie läuft das? Ist das eine Alternative, auch eine Alternative für dich, dass du ja den Netcast aufzeichnest? So. Also zunächst mal ganz kurz, die Android-Version, Beta-Version, klar, ich kann deswegen nicht darüber berichten, weil ich kein Gerät habe, wo diese Beta-Version aufspielen kann. So, das ist schon mal eins. Und ich werde auch in absehbarer Zeit, oder eigentlich werde ich nie mehr ein Gerät bekommen, so wie es aussieht, bei dem ich Android-Beta-Version aufspielen kann, weil sie nicht angeboten werden für diese Geräte. Und zweitens, ich glaube, ich habe noch nie, also ich habe zwar schon mal berichtet, aber halt eben nur über diese Version, so wie ich das jetzt auch letztes Mal und diesmal über Android 12 gemacht habe, ja, von anderen Quellen, ganz klar. Ich hatte nämlich noch nie eine Beta-Version installiert. Ich bin zwar Technik-Fan, aber ich habe es mir eigentlich schon von Anfang an zur Gewohnheit gemacht, nie unnötig jetzt Geräte zu kaufen, um damit irgendwas auszuprobieren und dann ja, liegen die da rum. Da ich nicht gesponsert werde von keiner Firma, ja, kriege ich auch keine Geräte geschickt. Ja, also, wenn, dann ja, wäre das auch wieder auch fraglich, ne? Klar, wenn ich ein schönes, geiles Gerät geschickt bekomme, ist natürlich die Versuchung groß, ne? Dass man sagt, oh, genial, geiles Gerät, ne? Das ist einfach, liegt so in der Natur der Sache. Von daher ist es vielleicht auch ganz gut, dass ich eben keine geschickt bekomme. Ich weiß es nicht. Ja, auf der anderen Seite ist eben so, ich kann nichts groß ausprobieren. Ja? Gerade mit diesen Android-Beta-Versionen, weil ich eben keine Geräte hier rumfliegen habe, mit denen das funktioniert. Und ich kaufe mir keine Geräte nur, um hier was auszuprobieren und dann wandern die hier irgendwie in die Schublade, bis die Akkus sich aufblähen und ich das Teil wegschmeißen muss. Ja. So sieht das aus. Der Versuch, Smartphone als Desktop-Rechner zu benutzen, also das hat ja ganz gut geklappt. Ich hatte damals auch Berichte davon, permanent eigentlich. Und auch von dem Ende, von dem Ganzen, vielleicht war das gerade die Phase, wo du da so eine Pause hattest oder so, weiß nicht genau. Auf jeden Fall kam ich zu diesem Anfang wieder, wo ich einfach den Computer wieder mehr benutzen musste, ne? Vorher war ich ja total auf das Android-Universum fixiert. Ich habe also fast alles nur noch mit dem Smartphone gemacht. Da war das natürlich geradezu ein kleiner Schritt, so ein Desktop-Modus wie eben so ein genialer wie bei Huawei bzw. im Honor, ja, zu nutzen. Ja, hier das Dock liegt hier noch rum, in Griffweite. Anschließen, Monitor an stöpseln. Ja. Extra deswegen habe ich mir übrigens einen Monitor gekauft. Und dann funktioniert es. Ja, das ist wirklich gut. Das ist wirklich gut, wenn man eben mit diesen Apps auskommt, die auf einem Smartphone angebunden werden. Ich habe ja die Netcasts eine ganze Zeit lang mit einem Programm auf Android aufgenommen. Das ist auch immer noch hier auf meinem Gerät übrigens. Ne? Ich weiß schon den Namen wieder nicht mehr. Moment mal, wo ist es denn? Wo ist es denn? Ja, genau, Audio Evolution, genau. Das ist immer noch drauf. Nur, das hat irgendwann angefangen, Probleme zu machen mit dem USB-Mikrofon. Das hat auf einmal nach irgendeinem Update, ich weiß nicht, ob das Update von der App war oder von Betriebssystem, ich befürchte vom Betriebssystem, Schwierigkeiten gemacht, hier mein USB-Mikrofon zu erkennen. Ja, und damit konnte ich eigentlich die Aufnahmen auch nicht mehr richtig machen. Das war ein Grund beispielsweise. Ja. Ich habe das dann zugemacht. Ich habe meinen Raspberry Pi zugelegt. Mit dem habe ich die Audioaufnahmen dann gemacht. Ja, das war aber nur eine kurze Zeit, als ich dann immer mehr andere Software wiederum nutzen musste, die es auf dem Android-Gerät so in der Form nicht gab. Und dann bin ich eben wieder auf meinen alten Laptop zurückgekommen. Gewechselt, habe dann ein klein wenig modernisiert mit einer SSD-Platte eingebaut, alte Festplatte raus, neue SSD rein und dann war ich schon Faktor 3 schneller ungefähr, ja. Und damit arbeite ich jetzt noch. Ja. Also ist unglaublich, wie alt der Laptop schon ist, ja, aber funktioniert alles wunderbar, dank Linux, i3-System, so sieht es also mein Desktop aus, ja, also schon seit vielen Jahren. Keine Windows-Partition mehr, nur Linux. Und damit mache ich alles. Das funktioniert. Und von daher ist das Experiment, war gut, top. Ja, also für jemand, der jetzt zum Beispiel eine günstige Möglichkeit findet, ins Internet zu gehen, aber trotzdem nicht auf das kleine Display angewiesen ist und mit Maus und Tastatur arbeiten muss, für was einzutippen. Perfekt. Also diese ganzen Dinger, wo ich das sehe, Chrome, OS-Geräte diese sogenannten Netbooks, ja, oder auch Leute, die zum Beispiel Raspberry Pi benutzen, um im Internet zu surfen. Ja, das kann man machen, aber ehrlich gesagt, mein Smartphone ist viel, viel, viel schneller, obwohl das schon 2 Jahre alt ist, viel performanter und kann dann eben das perfekt machen in dem Desktop-Modus. Ja, da hat sich ja auch viel getan. Aber wenn man dann spezielle Programme braucht, ja, ich liebe eben zum Beispiel mein Emacs und da ist zum Beispiel das Problem. Emacs für Android, diese Portierung, die es da gibt, ist einfach grauselig. Geht nicht. Und das sind zum Beispiel solche Sachen, ja. Aber das sind persönliche Probleme, ja, und deswegen bin ich wieder zurückgewechselt auf meinen modernisierten Laptop und nutze seitdem den Desktop-Modus nicht mehr vom Rechner. So, weiter geht's. Als ich noch das S8 hatte, hatte ich mir auch eine Galaxy Watch geholt. Ach Gott, haben wir schon viel. Haben hier schon lange, oh Gott, ich muss mich beeilen. Auch als ich zu iOS gewechselt bin, konnte ich mich mit der Watch weiter, Entschuldigung, als ich noch das S8 hatte, hatte ich mir auch eine Galaxy Watch geholt. Ich war auch damit relativ zufrieden. Auch als ich zu iOS gewechselt bin, konnte ich mit der Watch weiterhin meine Aktivitäten tracken. Ich konnte sogar alle Watch Faces, die ich vorher auf dem S8 gekauft habe, mit übernehmen. Doch mit der Zeit habe ich gemerkt, dass diese Watch sehr technisch aussieht und ich bin dann auf eine Hybrid-Watch umgestiegen. Gute Technik, die im Hintergrund arbeitet und herkömmliche Uhrenzeiger im Vordergrund. Zusätzlich werden die Schritte und der Puls sowie das Wetter eingeblendet. Der Akku muss nur alle 3 bis 4 Wochen aufgeladen werden. Hast du eine Meinung zu guten Hybrid-Uhren? Ich kann mich auch noch an eine Folge erinnern, wo du Apps zum Programmieren vorgestellt hast. Welche App hast du gerade im Gebrauch? Wie sind deine Erfahrungen mit deinen Apps? Also die letzte Frage zuerst. Ich habe momentan keine Apps fürs Programmieren auf dem Smartphone, ja. Auf dem PC nehme ich einen stinknormalen Python und als Entwicklungsumgebung einen Emacs. Genauso auf dem Raspberry Pi und Raspberry Pi Pico. Das ist bei mir dann MicroPython auf dem Pico und eben Python auf dem normalen Raspberry Pi. Aber auf dem Smartphone mache ich gar nichts. Ja. Also da mache ich nichts von wegen Programmieren von Apps oder sonstiges. Meinung zu guten Hybriduhren, ja. Also eine wirklich gute Hybriduhr, wenn es mal eine gibt, dann habe ich auch eine garantierte Meinung dazu. Nein. Also für mich war es jetzt eben noch nichts Interessantes dabei, aber ich bin für das Konzept sehr, sehr zu haben, denn ich bin nämlich ein Zeigerfan mit den Jahren geworden. Ich liebe analoge Zeiger, aber ich möchte auch einen Hightech-Unterbau haben. Von daher sind Hybrid-Uhren für mich eine super Sache. Ja, ich gucke auch nach jedem Modell, das auf den Markt kommt. Leider haben die alle irgendwo ihre Einschränkungen, die eben sehr, sehr groß sind. Und ich habe ja noch nicht mal groß. Also viele Anforderungen. Da müssen keine Apps installierbar sein, ja, bei mir. Aber es müssen eben bestimmte Grundfunktionen gut und schnell vorhanden sein. Und jetzt kommen wir zu einem Problem: Sie müssen erschwinglich sein. Es gibt tatsächlich eine gute Hybrid-Smartwatch, wenn man so will. Und das sind die von Casio. Die haben einige Modelle, wo ich durchaus als Hybrid-Smartwatch bezeichnen würde. Nur die Preise sind einfach jenseits von Gut und Böse. Ich weiß, es gibt Uhrenfans, die haben kein Problem damit, 1.000 € Uhren zu tragen. Das ist für mich noch schlimmer als ein 1.000 € Smartphone. Wenn ich mir vorstelle, ich hab dann 1.000 € Klunker an dem Arm. Also ich könnte nicht mehr ruhig durch die Stadt laufen. Ja, vielleicht auch daher, weil ich mal schlechte Erfahrungen hatte. Ich hatte tatsächlich mal früher eine ProTrack Casio. Ja, da habe ich noch im Bereich gearbeitet, wo ich also günstig rankam an diese Uhren. Ja, trotzdem habe ich dafür 300 Ocken abgedrückt. Ja, und die hatte ich eine Woche. Eine Woche. Dann ist wohl offenbar das Band abgegangen und ich hab's verloren. Ja. Fertig. Und seitdem bin ich sehr, sehr, sehr vorsichtig mit teuren Uhren, weil ja, ich habe da wirklich schlechte Erfahrungen gemacht. Außerdem sind bei mir Uhren auch ein Nutzgegenstand. Das heißt, ich bin ständig unterwegs, cachen und so weiter. Das heißt, im schlimmsten Fall sieht eine Uhr bei mir nach einem halben Jahr aus, als ob ein LKW drüber gerobbt ist. Und zwar egal, ob die Uhr jetzt 500 € kostet oder 50 €. Ich zerstöre alle innerhalb von kurzer Zeit. Ja, bei mir wird halt gekleckert, nicht geklotzt, ne? Oder sowas. Ja. Also deswegen Hybriduhren ja, es gibt ganz tolle, aber ich berichte auch deswegen nicht drüber, weil es sehr frustrierend ist. Aber vielleicht werde ich mal ein paar Casio-Modelle in der Zukunft ansprechen. Das werde ich dann aber in der Rios Wochensicht machen. Das passt dort eher dazu, denke ich, als jetzt in den Andcast. So, dann. Oh, es ist doch etwas länger geworden, als ich dachte. Ich hoffe, ich habe dich nicht allzu sehr gelangweilt. Ich hoffe, du nimmst es mir nicht allzu sehr übel, dass ich mir mal den Frust von der Seele geschrieben habe. Ich wünsche dir noch alles Gute und hoffe, dass du noch recht lange den Ancast machst. Ganz lieben Gruß, Thorsten. So, also du hast mich hier permanent kritisiert. Ja, das geht gar nicht. Ich sag dir, du machst es nochmal. Nee, Quatsch, das war richtig gute, konstruktive Kritik, da bin ich auch froh. Und deswegen habe ich sie auch in der ganzen Länge hier vorgelesen und besprochen. Denn ich denke, dass da auch viele Themen dabei sind, die einigen Zuhörern aus dem Herzen sprechen werden. Ich sehe ja auch selbst, wie zum Beispiel die Hörerzahlen entwickeln und so weiter und so weiter. Und das sehe ich natürlich auch total ein, dass es, naja, sagen wir mal, nicht gerade sehr populär ist, was ich oder wie ich das momentan mache. Ja, das kann ich absolut verstehen. Nur es ist halt so eine Geschichte, das ist ein Projekt, wo ich selbst mache. Ja, und ich habe hier begrenzte Möglichkeiten. Ich krieg keine Testgeräte, ich krieg keine Sonderbehandlung von Firmen. Ich werde nirgendwohin eingeladen, wobei ich da sowieso nicht hingehen würde, ist ja klar. Aber trotzdem, also zu messen oder ähnliches, ne, ist für mich vollkommen indiskutabel, ne? Und deswegen habe ich auch halt, sagen wir mal, nur meine eigenen Ansichten, die ich auch vertreten muss. Ja? Und diese Entwicklung momentan im Android-Bereich ist für mich auch sehr schockierend. Und deswegen wird sich da wohl auch in Zukunft nichts groß ändern. Es sei denn, Google macht eine 180-Grad-Wende und fängt wieder an, das zu werden, was ich so geliebt habe an Google. Eine freundliche, technikversierte, orientierte Firma, die die technische Entwicklung im Vordergrund hat und nicht die Gewinnmaximierung, die es genau geworden ist ab dem Punkt, bei dem sie quasi von Alphabet, ja, man kann nicht sagen gekauft wurde, aber eingegliedert wurde. Ja, also man hört es kaum, aber Google ist ja nur ein Subunternehmen oder ein Tochterunternehmen von Alphabet. Und bei Alphabet sind die Aktionäre hinten dran, die Leute, die Kohle sehen wollen, und denen ist es vollkommen egal, ob ein paar Technikfreaks cool drauf sind oder nicht. Die wollen Kohle aus dem Massenmarkt schöpfen, ja. Und das merkt man mittlerweile halt. Das hat mittlerweile richtig durchgeschlagen. Und ich glaube, das ist das auch, was mich eben ziemlich nervt. Und klar, dass die politische Entwicklung in den letzten Jahren hat natürlich auch dafür gesorgt, dass hier auch generell bei mir eine große Skepsis sich breit gemacht hat bei US-amerikanischen Unternehmen. Das ist ganz klar. Und das hat natürlich auch zu geführt, dass ich zum Beispiel meine ganze Cloud-Aktivitäten verlagert habe. Unglaublich. Ich habe ja vor einiger Zeit sogar einen eigenen NAS-Server aufgerüstet. Ich habe da auch Berichte davon. Ja, und speichere meine Daten jetzt auf meinem persönlichen NAS-Server statt in der Cloud. Das wäre noch vor Jahren undenkbar gewesen, weil ich das vollkommen absurd fand, daheim einen Server zu betreiben, Strom zu verbrauchen, und sich selbst um Backups und um die Wartung von Hardware, Austausch und so weiter zu kümmern. Aber was macht man nicht alles, ne, wenn man hier auf einmal gesagt bekommt, und das ist diesmal nicht von der USA, sondern von der EU so, dass man auf einmal, oder dass die Cloud-Anbieter gezwungen werden, Passwörter rauszugeben. Ja, dann bleibt eigentlich nur eine Konsequenz. Man nutzt keine Cloud-Dienste mehr. Ja? So sieht's aus. Und das alles hat eben hier zu solchen absurden Sachen geführt, aber eben auch dazu, dass sich eben meine ganze Technikwelt neu ausrichtet. Aber das hat sie schon immer getan. Ja, vor Android war ich technikmäßig anders ausgerichtet. Das wird nach Android wird's auch wieder was geben. Ja, und deswegen auch vielleicht, ne, immer von Anfang an dieses. Und Derivate. HarmonyOS ist zum Beispiel so ein Derivat und wird vielleicht bei mir mal irgendwann die Nummer 1 ablösen. Ja? Kann natürlich passieren. Oder ein anderes System. Ich habe auch so alternative Systeme im Auge. Ja? Diese Custom ROMs, ja, und so weiter und so weiter. Wenn die mal auf vernünftigen Geräten laufen, die ich auch gut finde, dann Komma, das Sache schon näher. Ja. Also, alles ist in Bewegung, nur eben Google nicht. Und Android nicht. Und das ist das große Problem. Denn wenn ich was nicht möchte, ist es Stillstand im Technikbereich. Das Schlimmste. Leute, das Schlimmste. Die technische Entwicklung geht mir viel zu langsam. Viel zu langsam. Und jedes Mal, wenn wieder jemand sagt, ja, aber das war doch gut so, wie es war, dann sage ich, so? Wirklich? Denn gut so, wie es ist, kann man vielleicht dann sagen, wenn der Einsatz von allem so weit in den Hintergrund gedrängt ist, wie zum Beispiel bei den Smart-Geräten, dass sie nicht mehr existent sind. Dann kann man das sagen. Bis dorthin muss es aber noch unglaubliche Veränderungen geben. Ja, ein Smartphone, das man beispielsweise anschaltet, das man mit sich herumführen kann, ohne irgendetwas zu machen. Ja, anschalten, funktioniert. Ja, das wäre mal was. Und transparent. Faltbare Displays sind für mich sowas wie, weiß nicht, also das, ob das Display jetzt an einem Stück ist, ne, oder zwei Displays, die man zusammenklappt. Im Prinzip sind für mich diese Falthandys ein alter Hut. Die Tatsache, dass es ein durchgehender Schirm ist, ist für mich, na und? Ja, das war auch genauso mit der VR-Brille, ne, diese Virtual Reality-Technik. Ja, als die so gehypt wurde, habe ich gedacht, das kann doch nicht wahr sein. Das war in den 80ern, war das cool. In den 80ern wollte ich so eine VR-Brille haben. Ja, aber jetzt? Hallo? Das kann doch nicht denn ernst sein. Das ist ja ein Schritt zurück. Ja. Und da müsste was anderes kommen. Nämlich, das wäre ja gegangen. Es gab ja schon Display, übrigens von Nintendo. Ja, 3D-Displays, die man ohne 3D-Brille sehen kann. Ja. Was ist daraus geworden? Nix. Warum? Weil ich verstehe es nicht. Ja, die Technikwelt reagiert zu langsam, zu unflexibel und orientiert sich an Gewinn statt an Technik. Und das ist eben genau das große Problem. Und deswegen, und solange sich da nichts ändert, gerade im Bereich Android und Google, setze ich meine Hoffnung auf neue, coole, aufregende Hardware von alternativen Anbietern, ja, für uns alternative Anbieter. Und deswegen bin ich auch so groß im Vorlesen von den technischen Daten. Das ist das, was zählt. Ja. Dass dann immer noch, obwohl die super technischen Daten immer noch das gleiche Android drauf ist, wo vor 3-4 Jahren, dafür kann ich halt auch nichts. Ja. Aber vielleicht wird jetzt wieder ein kleiner Schub kommen mit Android 12. Ich hoffe darauf. So, jetzt noch schnell zur App der Woche. Ich hoffe, ihr anderen Hörer habt auch Verständnis dafür und ich hoffe, es war auch ein paar interessante Sachen dabei für euch, ja, dass ich hier so ausführlich auf diese Kritik geantwortet habe. Denn wie gesagt, ich denke, dass auch viele von euch das auch auf den Nägeln brennt und vielleicht war auch die ein oder andere Antwort für euch dabei. App der Woche, Volume Scheduler, hab's vorhin ja schon verraten, ja. Was ist denn besser als zum Beispiel, ne, abends das Display jetzt mit den neuen Funktionen, ja, neu, ne? oder Apps, die es da gibt, Twilight beispielsweise, kann man ja einstellen, ne, um die Uhrzeit soll das Display langsam dunkler werden, ne, und am 22 Uhr hat man dann nur noch so ein rotes Etwas als Display, damit die Augen geschont werden. Ja, kein Blaulicht mehr abends, ne, das ist auch relativ gut, denn das hält wach, ja, und das ist ja alles wunderbar. Ja, wird so richtig runtergezogen, oder was heißt runtergezogen, runtergeholt, ne, so vom hektischen Alltag, ja, das Display, ja, jetzt wird es schön sanft, oh, ja, hier meine Smart-Beleuchtung abends, nur noch ein schöner Schimmer in warmen Farben, statt wie über Tag, ja, weiß und knallig, ja, damit man wach bleibt und konzentriert ist, ja, und vielleicht sogar noch mit riesen Blaustich, damit man ja wach bleibt, ne? Aber dann abends alles sanft und man geht so leicht in den Schlummer über, noch bevor man sich ins Bett legt, wunderbar. Und dann kommt eine Nachricht, wie so oft, und das Handy gibt ein Alarmsignal, dass man fast von der Couch fliegt, ja. Nix mehr, die gedämpften Lichter, alles war für die Katz, ja, es ist der knallige Ton hat einen aufgeweckt und garantiert, dass man die nächste halbe Stunde nicht mehr einpennen kann. Ist euch das schon mal passiert? Mir jedenfalls schon oft. Und genau deswegen gibt es den Volume Scheduler. Da kann man nämlich einstellen, dass zu einer gewissen Uhrzeit die Lautstärke geringer wird. Ja? Und damit wird auch das Problem erledigt, dass man, ja, man dreht die Lautstärke runter, Nächsten Tag schaltet man das Handy an oder nimmt das Handy wieder in die Hand, vergisst, dass man die Lautstärke runtergedreht hat. Ja, kommt man ja auch heutzutage auch so sehr gut dran, ne, weil ja nur die Medienlautstärke standardmäßig verändert ist. Das heißt, man muss dann mit Menüs rumfummeln. Ne. Was macht man? Denkt natürlich nicht dran. Und dann, warum kriege ich denn heute keine Nachrichten? So ein Mist. Und dann guckt man drauf, oh nein, 10 Nachrichten. Ja, man hat vergessen, das Handy wieder laut zu stellen. So. Aber ganz will man natürlich auch nicht, ja, das Handy stumm schalten. Das geht ja. Man kann ja sagen, Stummschaltung von bis. Ja, aber das ist ja nicht das Gelbe vom Ei. Ja, man will ja vielleicht trotzdem noch bis zu einer gewissen Uhrzeit erreichbar sein, bloß halt ein bisschen lower. Ja. Oder man weiß zum Beispiel, man ist von 8 Uhr bis 16 Uhr auf der Arbeit. Ja, und das sollte es vielleicht nicht so laut sein, dass einem der Hut wegfliegt. Ja. Aber samstags beim Geocaching über Tag bitte maximale Lautstärke, damit man das auch hört, wenn eine Nachricht reinkommt. Ne. Ja, so kann man das alles einstellen mit dem Volume Scheduler, nämlich zeitbasiert, wann zu welcher Uhrzeit ja, etwas lauter oder leiser sein soll. Und zwar kann man alle möglichen Lautstärken einstellen. Das heißt, die Medienlautstärke kann man einstellen, unabhängig von der Klingeltonlautstärke, von der Benachrichtigungslautstärke und von der Alarm, ja, Lautstärke. Das ist ja auch so eine Sache. Die Alarme, die sollten schon noch in einer gewissen Lautstärke vielleicht sein, dass man sie ja nicht überhört. Während vielleicht zu manchen Tageszeiten simple Benachrichtigungen oder Mails eher ganz sanft schon fast im Hintergrund verschwinden, dass man eben nicht so aufgeschreckt wird dadurch. Ja. Und das alles kann man eben einstellen, ja, mit diesem Programm. Man kann auch eine Notification, also eine Benachrichtigung, einstellen für einen gewissen Zeitplan, ja, dass die gezeigt wird oder nicht. Und man kann auch auf Vibrieren zum Beispiel stellen, in einem gewissen Zeitraum oder eben ganz stumm oder eben mit geringerer Lautstärke oder größerer Lautstärke, wie man möchte. Es ist ganz sehr einfach einzustellen. Sogar die Lautstärke für den Sprachanruf, also die Hörerlautstärke, kann man zeitabhängig einstellen. Meiner Meinung nach ist es ein richtig gutes Hilfsmittel und etwas, was fehlt, so wie eine Einstellung eben gegen Abend mit dem Display, was sich ja durchgesetzt hat, glücklicherweise, dass man das einstellen kann. Die Funktion gibt es in fast jedem Android-Gerät heutzutage und das ist auch eine wichtige, gute Sache. Dass das noch nicht gemacht wurde, standardmäßig im Betriebssystem für Töne, hat mich doch schon sehr gewundert, nachdem ich eben diese App entdeckt habe. Und dann wird vieles logisch, Mensch, das ist eine geniale Funktion. Und deswegen war es diese Woche tatsächlich dann auch Volume Scheduler. Die App selbst gibt es im Play Store und leider kostet die. Es gibt hier keine Version, wo kostenlos ist, aber das ist auch nicht so schlimm. Ich finde, es ist eine ganz gute Geschichte. Und für 1,29 € denke ich, kann man das durchaus machen. Ja. Die Firma ist übrigens in Indien ansässig. Nicht, dass das irgendeine Rolle spielen würde, aber schön zu sehen, dass es auch hier indische App-Entwickler gibt, die jetzt hier auch schon recht gut mit dabei sind bei diesen Apps, ja, und bei App-Vorstellungen. Ich habe die auch bei einer Vorstellung im Internet auch entdeckt, wieder nicht über den Play Store übrigens. Ne? Wie wäre es denn auch dazu gekommen? Und deswegen finde ich das sehr, sehr interessant. Ja, Auto Change Volume Levels, der Untertitel davon, Volume Scheduler im Play Store für 1,29 €, finde absolutes Geld wert. Wer absolut nicht dafür bezahlen möchte, ich habe noch eine Alternative bei F-Droid, nennt sich Sound Manager. Allerdings möchte ich darauf hinweisen, dass die App das letzte Mal 2012 aktualisiert wurde. Also wird es bei neueren Systemen vielleicht ein paar Ecken und Kanten geben und sieht halt auch optisch nicht mehr ganz so aus. Funktioniert aber ähnlich. Eine simple Timer, sagen wir mal, zum Einstellen, ab welcher Uhrzeit, für wie lange eben geringere Lautstärken möglich sind. Also Volume Scheduler ist die App der Woche und für die absoluten Verfechter von Not Open, Not Me ist der Sound Manager bei F-Droid vielleicht eine Alternative. Damit sind wir am Ende für diese Woche vom Uncast. Hat ja richtig lange gedauert, eine wahnsinns lange Sendung heute, irre. Wenn ihr Fragen, Infos oder Kommentare habt, nur her damit in der Line-Community, dort könnt ihr alles loswerden. Das war auch dieser Kommentar hier gepostet worden. Vielen Dank nochmal dafür. Den Link zur Line-Community findet ihr in den Shownotes. Die Shownotes wiederum in eurem Netcast-Podcast-Player. Irgendwo müssen die Shownotes da sein. Dort findet ihr auch noch weitere Links zu den Themen, die ich heute angesprochen habe. Ja, und damit wünsche ich euch eine schöne Woche. Bleibt gesund, haltet die kleinen grünen Antennen steif und hoffentlich bis nächste Woche. Tschüss. World.